Abschnitt 20 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 137. Schon oftmals hat ihr freundlich holdes Wesen der treuen Liebe hohen Mut gegeben, mit sanftem Wort, mit schüchternem Erbeben, bin ich zum Angriff oft bereit gewesen. Doch eilig fühl ich meinen Mut sich lösen, wenn sie mich anblickt, sinkt mein kühnes Streben, denn mir zum Richter über Tod und Leben und Glück und Leid hat Amor sie erlesen. So bracht ich niemals noch ein Wort zusammen, dass außer mir die andern auch verstünden, denn Amor hieß mir Stimm und Mut vergehen. Auch seh ich nun das wahrer Liebe flammen, die Geister fesseln und die Zungen binden. Der glüht nicht, der sein Feuer kann gestehen. Ende von Abschnitt 20.